Zweites Kapitel: Das Problem der Existenz mittelalterlicher Regionalkirchen. Das Ergebnis der Untersuchungen im vorigen Kapitel lautete: Die angebliche Spaltung der katholischen Universalkirche, angeblich infolge des Verhaltens Papst Urbans VI., ist Lüge. Eine Spaltung oder vielmehr zahlreiche Spaltungen wies die Christenheit bereits lange Jahrzehnte vor Urban VI. Auf. Mit Absicht spreche ich von Spaltungen der Christenheit und nicht der Kirche. Denn eine einige katholische Gesamtkirche hat es vor dem 15. Jahrhundert noch nicht gegeben. Von vornherein war das Uneinheitliche, das Gespaltensein, die charakteristische Signatur der Christenwelt. Wie das zu verstehen sei, das sollen uns die Untersuchungen der folgenden Kapitel zeigen. An dieser Stelle sei aber das Ergebnis bereits vorweggenommen: Der ursprüngliche Zustand der christlichen europäischen Welt um das Jahr 1300 bestand in den unabhängigen Nebeneinander einer ganzen Anzahl evangelischer Regional- bzw. Nationalkirchen. Wie? Unabhängige, romfreie, scharf voneinander geschiedene Regionalkirchen sollte es im Mittelalter gegeben haben? Wir haben, sagen unsere Historiker, in den vielen Quellen niemals von solchen Kirchen etwas gelesen. Recht haben sie schon, denn frei und offen wird natürlich in den gefälschten Quellen von den mittelalterlichen evangelischen Regionalkirchen nicht geplaudert. Wurden doch die Quellen deswegen systematisch entstellt, um die historische Tatsache dieser Kirchen vor der Nachwelt zu verschleiern. Nun gibt es aber Mittel und Wege, die lügnerischen Quellen zu veranlassen, die geschichtliche Wahrheit wenigstens in ihren Grundzügen zu offenbaren. Wie man zu diesem Zwecke verfahren muss, wird sich bald zeigen. Einen ersten Hinweis und dazu eine Reihe schlagender Beweise für die Existenz mittelalterlicher Regionalkirchen kann uns bei richtiger Behandlung die Ketzergeschichte liefern. Mehrere Probleme dieser sogenannten Ketzergeschichte habe ich bereits in Rätsel Rom behandelt, und im Folgenden wird an manchen Stellen auf jene Untersuchungen oft stillschweigend Bezug genommen. Wie kam eigentlich nach der Darstellung der gefälschten Überlieferung der Samen der Ketzerei in die spätmittelalterliche Welt? Treten wir einmal in der Geschichte einen Gang nach rückwärts an. Da geben selbst die zurechtgestutzten Quellen für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts die vorübergehende Existenz einer romfreien, fast abgeschlossenen evangelischen Regionalkirche zu: die hussitische Kirche in Böhmen. Hier handelte es sich in der Tat nicht einfach um eine schismatische Erscheinung innerhalb der katholischen Kirche, sondern um eine selbstständige, romfreie Ketzerkirche, das heißt um eine evangelische Regionalkirche. Als den Stifter dieser Ketzerkirche kennen wir Hus. Wie kam dieser Hus zu seinen Ketzereien? Durch eigenes Nachdenken aufgrund eigener religiöser Erfahrung? Keineswegs, sondern, wie er auf dem Konstanzer Konzil selbst aussagt, durch das Lesen von Büchern, die aus England nach Böhmen eingeführt waren. Das waren die heretischen Schriften Wycliffs. Von Wycliffe hat Hus seine Lehren übernommen, und zwar hat er Wycliffe größtenteils einfach abgeschrieben. Dann war also Wycliffe der Vater der spätmittelalterlichen Ketzeranschauungen? Aber wer nur etwas in der Ketzergeschichte bewandert ist, weiß, dass auch der Engländer gar nicht der erste Verkünder der gegen die vom Evangelium abgefallenen römischen Hierarchie gerichteten Anklagen gewesen ist, sondern dass auch er Vorgänger hatte. Was Wycliffe der Romkirche vorhielt, sein Zorn gegen die römischen Teufelspriester, alles das sind uns, seine Beanstandung der Transsubstantiationslehre ausgenommen, wohlbekannte Klänge aus dem Waldensertum. Von diesen Waldensern aber wissen wir, dass auch ihre ketzerischen Lehren wiederum keineswegs neue, eigene Entdeckungen waren, sondern dass diese Armen von Lyon und Lombardien nur das Erbe der plötzlich so rätselhaft an religiöser Altersschwäche eingegangenen Katharer übernommen haben. Also waren es die Katharer, die etwa seit dem 12. Jahrhundert in der glaubensreinen katholischen Universalkirche erstmals den Samen der Häresie ausstreuten? Den Samen in der einigen abendländischen Kirche verbreitet, das haben die Katharer allerdings, vermelden die Quellen. Aber es ist nicht einheimisches, es ist auswärtiges Gut, was sie in der reinen Kirche umhersäten. Denn nicht im Schoße der reinen Romkirche selbst sei die Ketzerpest entstanden, sondern aus fernen östlichen Ländern sei sie freveltlich eingeschleppt worden. Ausgerechnet in Bulgarien und den angrenzenden Gebieten nämlich soll der Ketzersamen zuerst aufgewuchert sein, berichten die Quellen. Nun wissen wir es. Ein fremdländisches Giftgewächs ist auf dem bis dahin reinen Acker der römisch-katholischen Kirche ausgesät worden. Wären jene fremde Versucher und Verführer nicht gekommen, die reine Universalkirche hätte in ihrer wunderbaren Glaubensstärke niemals den Keim der Häresie aus sich selbst hervortreiben können. Wirklich nicht? Doch die Quellen stellen die Entstehung der mittelalterlichen Häresie wie soeben erläutert dar. Also muss die Sache mit der Ketzerei wohl so vor sich gegangen sein. Aber die Quellen zur Ketzergeschichte sind gefälscht. Sind gründlich und systematisch gefälscht, wie ich schon in Rätsel Rom klargelegt habe. Es bedarf nun gar nicht viel Nachdenkens, um dahinter zu kommen, warum die Fälschungsaktion die Ketzerei-Angelegenheit so hingestellt hat und so hinstellen musste, als handele es sich bei dem Samen der Häresie um von weit her eingeschlepptes Gut. Deshalb nämlich verfuhr man so, um die katholische Universalkirche als eine von alters her bestehende homogene Glaubensgemeinschaft erscheinen zu lassen. Mit dieser vorgeblichen Einheit der Universalkirche war damals aber gleichzeitig etwas sehr Wichtiges von der Tafel der Geschichte weggewischt, dass es im Mittelalter in Wahrheit gar keine glaubenshomogene Universalkirche, sondern nur zahlreiche ketzerische, regional- oder Partikularkirchen gegeben hat. Es versteht sich, dass dieser wahre Tatbestand um jeden Preis verdunkelt werden musste. Wie schon erwähnt, habe ich den Beweis der systematischen Fälschung der Ketzergeschichte schon im früheren Hefte angetreten, nur ein wichtiges Beweisstück habe ich damals noch nicht erwähnt. Da seine Argumente unbedingt durchschlagend wirken und einleuchtend sind, so will ich den neuen Beweiskomplex, ehe wir wieder zum eigentlichen Thema der Regionalkirchen übergehen, in Kürze vorführen. Wer einen Blick auf die Quellen der Ketzergeschichte wirft, dem muss sofort eins auffallen. Es ist zwar zahlreiches Quellenmaterial erhalten, aber es ist ausnahmslos von gegnerischer, das heißt von katholischer Seite geschrieben. Was bedeutet das? Haben die Ketzer, die Katharer und Waldenser selbst gar nichts auf Papier geschrieben? Oh doch, sagen uns auch die Historiker. Und von den Katharern berichten es sogar die Gegner, dass sie viel geschrieben hätten. Also auch die relativistischen Forscher sind zu der Überzeugung gelangt, die Tatsache, dass uns nur katholische Quellen erhalten sind, bedeutet, dass das häretische Schrifttum planmäßig und restlos vernichtet wurde.